Deutschlandfunk. Hörspiel. Kaum einer hat die Möglichkeiten der Sprache radikaler erkundet als er, der Dichter Paul Würr, der im vergangenen Jahr im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Wo die Welt unserer sprachlichen Gewissheiten endet, beginnt das ungesicherte Terrain der Poesie. Paul Würr hat in seiner Prosa, seinen Gedichten und seinen Arbeiten für das Hörspiel dieses Terrain produktiv und mitunter auch provokativ zu nutzen verstanden. Für sein Hörspiel Preislied wurde er 1971 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Als Mitbegründer des sogenannten Originaltonhörspiels hat er Maßstäbe gesetzt. So auch in dem Stück, das wir Ihnen heute Abend vorstellen wollen. Faschangaraus ist der Titel dieser O-Ton-Collage aus dem Münchner Faschingstreiben. Faschangaraus, ein Klangbilderbogen von Paul Würr, entstand 1989 als Produktion für den WDR. Fasching. Auch eine Mutter ohne die Dusche. Ich muss jetzt auch nach Hause, Kinder. In die Dusche. Jetzt. Jetzt sind wir ein bisschen warm geworden. Jetzt bringen wir den ersten Programmpunkt. Ich darf Ihnen den Münchner Fanfarenzug unter Leitung von unserem Buchinger ankündigen. Ich weiß nicht, wo es sind, sonst da irgendwo, da sind schon eingefroren. Jedenfalls, wenn ihr mich hört, jetzt kommt der Münchner Fanfarenzug. Wenn niemand kommt, dann haben Sie mich nicht gehört. Dann machen wir weiter. Der Münchner Fanfarenzug. Der Münchner Fanfarenzug. Wahrscheinlich sind einer Trompeten eingefroren. Ah, die Polizei gibt es doch mal im Sprengfunk, aber wenn der die Polizei hört, dann geht er gleich in Deckung. Also, was Sie nicht jetzt hören, ist der Wind. Was Sie jetzt hören, wollte ich gerade sagen, was Sie jetzt hören, ist der Wind vom Fahrzeug. Der marschiert gerade vom Abbahnhof weg, wird ein bisschen dauern, bis er kommt. Nein, da drüben kommen Sie schon. Sie haben natürlich ganz deutlich saubere Burschen, die trotz der Kälte. Ich wollte doch sagen, wo Sie da sind, Sie haben gemerkt, Sie wollten etwas durchsprechen. Ich wollte uns entschuldigen, dass ein bisschen später. Aber die Instrumente waren so kalt, dass die also noch nicht kamen zu spielen anfangen können. Die haben das ein bisschen mit den Händen warm machen müssen. Deshalb ist die große Entschuldigung. Da kommt jetzt der Münchner vom Fahren zu. Jetzt kommen Sie. Als erstes sehen Sie Belinda von Margret im München. Am Buchinger ist schon die Trompeten eingefroren. Guten Jahr mit Kamelhaar. Jetzt wissen Sie, warum es in Sibirien keine Trompete gibt, weil es alles eingefriert. Habt ihr es jetzt warm gemacht, ja? Geht nicht? Wenn es nicht geht, dann kannst du nichts dafür, dann machen wir weiter. Ja, ja. Dem sind die Ventile eingefroren. Hiesans! Probiert es mal. Ja, ja. Die waren schon dort, ne? Geht's mal unter die Heizstrahler. Ja, die gehen. Jetzt die ganze Idee. Warte mal, ist da jemand da, der die Heizstrahler anmachen kann? Ich glaube, in denen geht irgendwann sein Trompeten, geht er nicht mehr, geht hin. Also Trommel geht ja, ne? Haben Sie Geduld, aber so ein Wetter haut alles zusammen. Dass sind einmal mehr, die betroffen sind, weil hier in Bayern alle Menschen ihre Rechte verbraucht werden sollen, die krank sind oder auch nur in den Ruf geraten, sie wären es. AIDS ist eine eine Krankheit, die jeden angeht. Also geht auch die Beschneidung der Rechte eines Menschen. Sollte jemand einen besonders warmen Atem haben, würde gebeten, nach vorne zu kommen und die Trompeten zu lösen. Nachdem er kein Gas hat. Die Staatsgewalt größere und mehr ist schon richtig. Aber warme braucht man. Die andere Art von Betroffenheit ist die der Menschen, die nicht erst jetzt die Menschenverachtung behandelt werden sollen, sondern schon seit jeher verachtet und diskriminiert werden und die jetzt noch um vieles stärker getroffen werden. Homosexuelle, Drogenabhängige, Prostituierte, aber auch Ausländer und Strafverfahren. Wir, die seit jeher Betroffenen, haben eigentlich nur vom Tonbad reden wollen. Meine Damen, meine Herren, der Verfahrensakt marschiert wieder ab, ohne zu spielen, wärmt sich auf drüben, das heißt nicht bloß sich, sondern auch die Instrumente, und wird dann mit dem Prinzenpaar, wenn wir sie herholen, wieder zurückkommen. Wir haben Verständnis, lieber Buchinger, gegen die Ketten ist man machtlos, ja. Hättest du ein paar warme Brüder dabei, da ging es leichter, aber so geht es eben nicht. Aber das ist das Schöne, sie lassen sich die Stimmung nicht nehmen, und das ist ja das A und O des Faschings. Man freut sich, das ist eine der schönsten Zeiten im ganzen Jahr. Ich habe Ihnen eine freudige Mitteilung zu machen. Wir haben eine neue Regierung. Und zwar eine närrische. Und Sie werden sich fragen, wo ist der Unterschied? Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte für Hochdame unseren lieben Bürgermeister Dr. Wilhelm Zehntmeier zu holen, der jetzt den goldenen Schlüssel der Landeshauptstadt von Bayern von München übergeben wird. Ja, ich bin Schlüssel vom Vorjahr und überreiche Ihnen das Tor durch Zeberfinden als Schlüssel zu den Herzen der Münchner mit den besten Wünschen für diese Faschingsfestung. Jetzt ist die 10-Jährige-Schule, die große fröhliche Union. Wir haben den närrischen Regenten, einen neuen. So wie der Franz Josef Strauß, so tolerant, so wie der Edmund Stoiber, so konziliant, so wie der Handler, so charmant, geheuer und so beweglich wie der Helmut Kohl. Von Marco und Vogel, die gelassene Art, die Heidelberg gelassene Art, wie die Stoltenbergs Humor gepaart und so standhaft wie der Bangemann und so liberal wie der Zimmermann. Wenn man alles, was sich vereinigen könnte, das wäre der richtige närrische Regierung. Und dann muss man sich immer wieder fragen, ja, wie wird denn eigentlich närrisch regiert? Wenn es interessiert, wir haben studiert, ich sage es Ihnen, funktioniert. Am 14. Juli 1981 beschloss die bayerische Staatsregierung sozusagen als Abschluss des Zeitalters der Unsicherheit für die Kanzleibürokraten, das zweiköpfige Kalb, Kuppel in der Mitte, Staatskanzlei plus Haus der bayerischen Geschichte, an den Seiten der Architektenwettbewerben ermitteln zu lassen. Der bayerische Landesvater, oder besser gesagt der Herr Ministerpräsident, dank Kohl nun endgültig als Übermensch und fast schon als Retter des Vaterlandes wirkend, fühlt sich in Folgen. Fährt nach China, Historiker, Philosoph, abgeklärt, ein wirklicher Staatsmann. Warum nun ganz am Ende einer klugen, demokratisch einwandfreien Entwicklung sich wegen eines Verwaltungsbaus, welcher, ich wiederhole, in jeder Hinsicht ein zweiköpfiges Kalb, ein Kettenwitz, der aus Verschlafenheit, Wunschdenken und Inkompetenz ist, ein Artefakt, dass man seinem Feind als Grabstein wünschen möchte. Warum hierfür die ganze gute demokratische Tradition verderben? Der Anhalt stirbt. Es tut mir sehr leid, dass ich Sie organisieren muss. Doch man kann es nicht ändern. Die Zeit ist leider um. Das ist eine Faschingsjahr. haben sie sehr schön und fair regiert. Doch jetzt müssen sie Abschied nehmen. Es tut mir leid für euch. Ich werde dem Pfarrer den Auftrag geben, er soll die Stadt nicht beerdigen. Auf dem besten Friedhof der Könige. Offiziell durch den Faschingsprinz. Ich. Hallo! Hallo! Und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Petra, die Erste von Kristallen, von unserem Vorpräsidenten, Herrn Wolfgang Steuer, gekrönt. Nach einer so hübschen Prinzessin muss man doch dazu was sagen. Meine lieben Damen und Herren, ist sie nicht ausgesprochen? Hier, aber nächstes Jahr wird sicherlich wieder ein schönes Waffenfest feiern. Jetzt werden wir sie feierlich beerdigen. Der Pfarrer hat recht. Ich war ein Grüner und habe jetzt drei Faschingspaare. Doch dieses Faschingspaar ist alt geworden. Und es ist die Zeit von ihnen nicht um. Jetzt werden wir ein neues auswählen müssen. Es war sehr schön mit ihnen. Prinz Dominik der Erste. Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Münchnerinnen und Münchner und Freunde des Münchner Faschings. Ich bin wirklich gerührt, dass so viele gekommen sind, nachdem hier das wirklich bayerische Wetter eingebrochen ist. Jetzt muss ich leider von euch Abschied nehmen. Als euer neuer Münchner Faschingsprinz 1987, Dominik der Erste von Musikalien, heißen wir euch alle herzlichst im Lande Phantasia willkommen. Jetzt, das war liebes Ende. Volk, muss ich wir wissen, die Ehre zu schätzen, euch in der es war so eine wunderbare Nacht, vom Herrn die wir zusammen verbracht haben. Jetzt muss ich leider euch abschließen. Nächstes Jahr wird wieder ein Prinzenpaar kommen, also seid nicht traurig. Adieu. Die mir zur Seite steht, Peter, die Erste von Kristall, möchte ein paar Worte an euch richten. Liebe Münchner, liebes Publikum. Ja. Lieber Herr Oberbürgermeister, ich freue mich echt ganz riesig, dass ihr trotz dieses Arbeitsgutes alle gekommen seid. Wird wieder ein Prinzenpaar sein, und eigentlich dachte ich ja, dass wir Krone heute bei dem des Faschings tragen darf. Ich verabschiede mich hiermit von dem Freund. Auf Wiedersehen, liebes Servus. Mei. Ich wollte mir bald Daumen zahlen. Ich genieße mir vor. Die ganze Woche. Am Mittwoch haben wir Abschied gehabt. Drei Frauen haben uns das Zimmer ins Weg genommen. So gesehen. Die kommen. Du wirst deine Hufe. Also ich bin sowas ähnliches wie euch Shatterhand und Und ich möchte, und ich bin jetzt schon ganz lange drauf. Immer nicht drüber. Fast den ganzen Fasching immer bin ich Cowboy. Naja, und mehr weiß ich eigentlich nicht mehr. Und ihm seine Freundin ist Mutter. Das Mutter. Ja, der war ja aber. Was ist Hand, die wollten? Also ich bin eine Ballerina und am besten gefällt mir am Fasching, dass uns Buben werden. Ich bin Zorro. Ich bin Ritter. Ich bin Musketier. Ich bin leider Zorro, der wohl leider ein bisschen Cowboy-Hemd hat und Cowboy-Hose, Cowboy-Shirt und Pistole. Die lauteste Pistole aus der ganzen Welt. Und jede Folge ist nur auf dem Haar. Da haben wir keine Ruhe. Und alles in der Nacht der Nase. Yeah. Und nun übergebe ich das Mikrofon Ihrer Lieblichkeit Petra die Erste. Petra, seit 11 Minuten nicht mehr die regierende Schönheit über München, aber du bist trotzdem noch meine Schönheit. Bitte spring zu deinem Volk. Ich bin der Fasching. Und ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass ich der diesjährige Faschingsprinz bin. Es ist nicht nur für euch eine Welt zusammengebrochen, auch für mich. Ich mache Schluss, denn die Beerdigung, der Kehraus steht vor der Tür. Wann ab? Ja, wie mein Mann schon sagte, ich fühle mich sehr geehrt. Ja, so fühle ich mich auch. Ich hoffe, wir werden gut regieren. Ich hoffe, das Volk wird mit uns zufrieden sein. Wir wollen auch neue und viel bessere Gesetze einführen, nach unserer Meinung natürlich. Und wir werden versuchen, viele Verbrecher zu fangen. Dann unterschlossene Regeln zu bringen, weil es nicht mehr weiß geht. Bravo! Sie sollen hochleben und einmal nicht drehen. Bravo! Jetzt kümmern's! kommt jetzt schon der Demonstrationszug durch. Dann möchte ich ein bisschen was sehen. Niemand gefällt sich in die Lady Dave. Ja, there ja. Ist. Ja. Jetzt ist der Kampf jetzt nicht. Ja, ich kann es mir nicht, wenn ich ehrlich bin. Kelly Kirby will die Mom und ich denke, sie werden die Mom aufhören. Okay, die über die Knie aufhören. Ich werde jetzt mit ihr gehen. Beleidigung. Lady Dying! Wie sind das der Abkommen? Oh, hi! Ah, jetzt kommt was. Jetzt ist alles gesehen. Und wir werden viel versuchen, damit es unserem Volk gut geht. Wir werden auch viele neue Sportgelände bauen und vor allem Schwimmhallen. Und hiermit erkläre ich die Verlobung für eröffnet. You know that my tears have kept me awake. The longer you're gone, I'll hunger and shake. Ich danke für diesen Aufwand, für die Luftballons, für die Luftschlangen und für alles Sonstige. With you, in my heart, damit es unserem Volk gut geht. Danke. Den Kröner werde ich nach der Krönung gleich ins Gefängnis werfen. Und mein Mann wahrscheinlich auch. So won't you come close? Yeah. Weil das das Fasching ist. Fasching ist AIDS. Es wäre eine Geschichte dahinter, die Kulissen. Und tröstlich finde ich es fesch, dass so frei anderen sie drauf gewinnen. In nicht so feiner Kostümierung einen Ritter oder keiner. Das betrachte ich auch mit Rührung. Und dauernd gut, nicht bloß für den Boy. Ich mein, glaub, dass sie es verstehen. Dass wir alle da und überall das ganze Jahr ein wenig am Marsch kriegen. Türken lass krachen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Gib mir Chronik, das diesjährige Faschingsblitzenpaar. Ich bin sehr traurig, dass ich euch gerne verlassen würde. Liebes und mein Traum. Wir hatten eine sehr schöne ein Zeit. Ein Traum hat sich für mich auch erfüllt. Aber Fasching hat auch ein Ende. Dass ich für euch eure Faschingsprinzessin sein kann und mit meinem lieben Prinzen Dominik den Ersten die Stadt München für 54 heiße Nächte regieren darf. Ja, sicher. Hey, und nicht einschüchtern lassen, ruhig ein bisschen Stimmung machen. Ja, müssen wir hier einschüchtern. Doch, ihr. Ja. Vielen Dank für die Erholung. Vielen Dank, liebes Prinzenpaar. Vielen Dank für die Tolle, dass du das Mikrofon bist. Richtig. Nein. Okay. Ihr macht Stimmung, wenn es so raus ist. Ich bin auch sehr geehrt. Das heißt, ich fühle mich sehr geehrt. Und wir werden unsere Krönung noch sehr, sehr groß feiern. Weil es braucht nicht eine kleine wunderschöne Woche. Danke, Jungs. Ciao. Wiederschauen. Ich muss euch leider entronisieren. Hier bleibt nichts anderes übrig. Ja, wir sind sehr verehrt. Wir sind großen Besuch hier bei unserem Kapitel. Wir sind uns von die Münchner nach Walla. Walla. Walla. Ja, jetzt können wir nicht. Ohne wieder in den Glasbehälter legen muss. kommt der Münchner vom Fahnenzug. Wenn niemand kommt, dann hast du mir nicht gehört. Dann machen wir weiter. Der Münchner vom Fahnenzug. Der Münchner vom Fahnenzug. Hä? Wahrscheinlich sind einer Trompeten eingefahren. Ah, die Polizei gibt es doch mit dem Sprechfunk, aber wenn der die Polizei hat, dann geht er gar in Deckung. Also, was Sie nicht jetzt hören, ist der Münchner. Ah, was Sie jetzt hören, wollte ich gerade sagen, was Sie jetzt hören, ist der Münchner vom Fahnzug. Der marschiert gerade vom Hauptbahnhof weg, wird ein bisschen dauern, bis er kommt. Nein, da drüben kommen Sie schon. Jetzt kommen Sie. Buchige sind schon die Trompeten eingefroren. Meine Damen, meine Herren, der Verfahrenszug marschiert wieder ab, ohne zu spielen. Fasching Garaus. Ein Klangbilderbogen von Paul Würr. Ton Renate Schlicht-Hörlein. Schnitt Irene Bleich. Realisation Paul Würr. Assistenz Michael Lange. Produktion WDR 1989.